Herr durf die Nacht zu dir. In der Stillen einer Niederliefchen komm zu mir. Flüstes blanke Wipfel rauschen in das Mondes Licht, in das Mondes Licht. Der Verräter feindlich lauschen, Fürste olden ich, Fürste olden ich. Come beglücke mich.